كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من Undrite Sache ist Raja, Hoffnung, Wunsch, dein größter Ziel. Du erwünschst dir, du erhoffst dir etwas von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese drei Sachen bringen dich dazu, dass du eine gute Tat machst. Und diese drei Sachen bringen dich dazu, dass du die Muharramat, das Verbotene, lässt, dass du dich von diesen verbotenen Sachen fernhältst. Und alle diese drei Sachen, wo ist ihr Platz? Wo ist ihre Quelle? Wo sind diese drei Sachen? Ja? Im Ohr, in der Nase, im Herzen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Liebe zu Allah, die Angst vor Allah und die Hoffnung, ja? Der Wunsch, dass du Allah subhanahu wa ta'ala erreichst, sein schönes Gesicht, ja? Heiliges Gesicht der Barakallahu ta'ala, diese drei Sachen sind wo? Im Herzen. غروبا وشروقا، كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. Es gibt drei Arten von Raja, von Hoffnung. Und wir haben gesagt, die Ibada passiert durch was? Die Ibadah, die du machst, gottesdienstliche Handlungen, passieren mit diesen drei Sachen. Liebe zu Allah, Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala und Hoffnung. Hoffnung, Wunsch. Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Allah subhanahu wa ta'ala ist dein größter Wunsch. Wajhullahi azza wa jal, Allahs Gesicht ist dein größter Wunsch. Die Hoffnung oder Wunsch, die Ibadah ist, die selber Ibadah, Gottesdienst, ist die, dass du dir nur Allah subhanahu wa ta'ala wünschst. Wenn du eine Tat machst, du machst sie, weil du damit was willst? Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Zufriedenheit, Allahs Belohnung. Nur das, sonst gar nicht. غفرا ضامئ الأرض سحيقا، والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا. Zum Beispiel, wieso betest du? Wieso? Weil du dir erhoffst, dass Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem, du betest wegen drei Sachen. Diese ersten zwei, Liebe und Angst, haben wir erwähnt. Die dritte ist geblieben, Hoffnung. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dich für die, genau, du machst es nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wenn du dieses Gebet für Allah und noch für etwas anderes machst, egal was es ist, dann ist es keine Ibadah mehr, sondern das Gegenteil von Ibadah. Und das ist der Schirk. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es kommt langsam, inshallah, all das, was wir erwähnt haben, die Arten von Tawhid, Arten von Kufr, Arten von Schirk, Nifak, der kleine Schirk, Riya, Augendienerei, alle diese Sachen, ja, wir erwähnen sie immer wieder, aber auf eine, wir kommen mit einem anderen Weg zu dem, zu derselben Sache. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das ist der Tawhid. كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا، إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا، إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Das nächste Kapitel, oder worüber wir heute reden werden, inshallah ta'ala, ist, wir haben also über die Liebe gesprochen, die Arten von Liebe, über Angst, und heute sprechen wir inshallah ta'ala über Raja, die Hoffnung. Wenn du sagst, Ana Arju, was bedeutet das? Ich wünsche mir etwas. Ich möchte etwas. Und Arju, etwas wünschen, etwas hoffen, etwas wollen, ist in einem positiven Sinne. Du wünschst oder du erhoffst, dass etwas Gutes passiert. Dass etwas für dich Positives passiert. Das bedeutet Hoffnung oder Raja. Vielleicht ist Hoffnung nicht die beste Übersetzung, weil wir wissen, also die arabische Sprache ist sehr, sehr stark, reich. Man kann sie nicht so leicht übersetzen. Deswegen sagen wir zum Beispiel über den Heiligen Koran, wir sagen nicht die Übersetzung des Korans, weil man kann den Koran nicht übersetzen, sondern wir sagen die Übersetzung der Bedeutung des Korans. Die Übersetzung der Bedeutung des Korans und nicht die Übersetzung selber, weil man kann den Koran nicht übersetzen. Barakallahu fikum. Aywa. Also Raja bedeutet Hoffnung oder Wunsch, dass etwas Gutes und Schönes für jemanden oder für einen passiert. Allahs, es gibt drei Arten von Raja, von Hoffnung. Und wir haben gesagt, die Ibadah passiert durch was? Die Ibadah, die du machst, gottesdienstliche Handlungen, passieren mit diesen drei Sachen. Liebe zu Allah, Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala und Hoffnung. Hoffnung, Wunsch. Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Allah subhanahu wa ta'ala ist dein größter Wunsch. Wajhullahi azza wa jal. Allahs Gesicht ist dein größter Wunsch. Wann, wo, im Jenseits. Und auf dieser Welt gibt es was? Gibt es Marahil. Wie sagt man Marhala? Stufen. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Ziele sind das. Du setzt dir ein Ziel. Bis dahin mache ich so und so. Und bis dahin so und so. Und so weiter und so weiter. Aber der größte Ziel ist der Ziel der Akhira. Und das ist was? Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Du betest Allah subhanahu wa ta'ala an. Du bemühst dich. Aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil es wäre Tanakud. Wie sagt man Tanakud? Wer weiß es? Nicht Gegensatz, sondern Widerspruch. Barakallahu fik. Es ist widersprüchlich, dass du sagst, ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala, aber du machst nicht, was er dir gesagt hat. Du sagst, ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala, aber du liebst nicht das, was Allah liebt. Du sagst, ich liebe Allah, du machst etwas ganz anderes. Du machst das, was Allah hasst oder was Allah subhanahu wa ta'ala zornig macht. Das ist ein Widerspruch. Du arbeitest und bemühst dich, weil du Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala hast. Weil es wäre falsch, dass du sagst, ich habe Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah befiehlt seinen Dienern im Koran. Wattakuni ya ulil albab. Fürchtet mich, o ihr, die Verstand habt. Fürchtet mich, o ihr, die Verstand habt. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah befiehlt dir, dass du ihn fürchtest. Es wäre Tanakud oder widersprüchlich, dass du sagst, Wallah, ich habe Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber du machst das, wofür Allah dir mit einer Strafe droht. Allah bedroht dich. Allah droht, er wird dich in Jahannam brennen lassen. Er wird dir das Leben auf dieser Welt zur Hölle machen. Diese Welt wird für dich Hölle. Und die nächste Welt, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala für die, die Allah subhanahu wa ta'ala vergessen haben, die sich von Koran abgewendet haben? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diese Leute? Wegen dieser Welt. Wir sprechen also nicht in Jahannam, sage ich mal. Die Strafe in Jahannam. Was wird Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Leben hier machen? ايش؟ ein schweres Leben, ha? Ha? Ma ishet en danke, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ma ishet en danke, wa nakhshuruhum yawm al-qiyamati a'ma, wir werden ihnen das Leben schwer machen. Danke bedeutet, ha? Eng. Aywa, barakallahu fikum, eng, schwer. Elend, barakallahu fikum, ist auch ein gutes Wort dafür. Aber yawm al-qiyama werden wir sie blind zum Leben erwecken. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Du sagst, du fürchtest Allah, du hast Angst vor Allah, aber du machst genau das. Ha? Du machst genau diese Sünden, diese Sachen, bei denen dir Allah subhanahu wa ta'ala droht, er wird dich bestrafen. Das ist was? Ein Widerspruch. Alles. Und dritte Sache ist Raja, Hoffnung, Wunsch, dein größter Ziel. Du erwünschst dir, du erhoffst dir etwas von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese drei Sachen bringen dich dazu, dass du eine gute Tat machst. Und diese drei Sachen bringen dich dazu, dass du die Muharramat, das Verbotene, lässt, dass du dich von diesen verbotenen Sachen fernhältst. Und alle diese drei Sachen, wo ist ihr Platz? Wo ist ihre Quelle? Wo sind diese drei Sachen? Ha? Im Ohr, in der Nase, im Herzen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Die Liebe zu Allah, die Angst vor Allah und die Hoffnung. Ha? Der Wunsch, dass du Allah subhanahu wa ta'ala erreichst, sein schönes Gesicht, heiliges Gesicht der Baraka ta'ala, diese drei Sachen sind wo? Im Herzen. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Diese Hoffnung oder der Wunsch sind drei verschiedene Arten. Und die werden wir hier inshallah ta'ala erwähnen. Genau wie wir das bei der Liebe und bei der Angst erwähnt haben. Wir haben die Arten erwähnt, was erlaubt ist, was verboten ist, was ist Ibadah, was ist Schirk. Alas? Aywa. Raja und Ibadah. Raja, die Ibadah ist. Hoffnung oder Wunsch, die Ibadah ist. An erster Stelle. Wa huwa Raja Allahi wahdahu la sharika lah. Wa huwa naw'an. Raja Mahmud und Raja Mathmun. Die Hoffnung oder Wunsch, die Ibadah ist, die selber Ibadah, Gottesdienst, ist die, dass du dir nur Allah subhanahu wa ta'ala wünscht. Wenn du eine Tat machst, du machst sie, weil du damit was willst? Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Zufriedenheit, Allahs Belohnung. Nur das, sonst gar nichts. Ja? Zum Beispiel, wieso betest du? Wieso? Weil du dir erhoffst, dass Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem, du betest wegen drei Sachen. Diese ersten zwei, Liebe und Angst, haben wir erwähnt. Die dritte ist geblieben, Hoffnung. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dich für die, genau, du machst es nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wenn du dieses Gebet für Allah und noch für etwas anderes machst, egal was es ist, dann ist es keine Ibadah mehr, sondern das Gegenteil von Ibadah. Und das ist der Schirk. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Es kommt langsam, inshallah, all das, was wir erwähnt haben, die Arten von Tawhid, Arten von Kufr, Arten von Schirk, Nifak, der kleine Schirk, Ria, Augendienerei, alle diese Sachen, ja, wir erwähnen sie immer wieder, aber auf eine, wir kommen mit einem anderen Weg zu derselben Sache. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Und das ist der Tawhid. Versteht ihr mich? Inshallah ta'ala, das kommt. Diese Ibadah, also Hoffnung, die Ibadah ist, hat zwei Arten. Die Mahmud ist, die schön ist, erwünschenswert, und die andere ist nicht so gut. Die andere ist nicht gut. Die ist zwar eine Ibadah, aber die ist was? Mathmum. Was ist them? Wer weiß, was them ist? Mathmum bedeutet etwas getadelt, wenn du etwas tadelst, wenn du sagst, Wallah, das ist nicht so gut und das fehlt und das fehlt und das ist nicht so in Ordnung und so weiter und so weiter. Raja al-Mahmud wa huwa al-Raja al-Makrun bil-Amal wa ta'atu Allahi Azza wa Jal. Diese Hoffnung und Wunsch, also du erhoffst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich für deine Tat belohnt, und du wünschst dir damit, mit dieser Tat, die du machst, du wünschst dir Allah subhanahu wa ta'ala Belohnung und Vergebung, und also das Positive. Alles? Aber dieser Wunsch oder diese Hoffnung ist was? Was hast du noch dazu? Du hast die Tat noch dazu. Du wünschst dir, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir die Sünden verzeiht und dass du ins Paradies kommst und dass du Allah siehst. Das ist dein Wunsch. Und du hoffst das sehr. Aber wenn du nichts machst, wenn du nur zu Hause sitzt und sagst, Wallah, ich wünsche mir, dass dies passiert, ich hoffe, dass Allah mir verzeiht, ich hoffe, dass ich in die Jannah, ins Paradies komme, du musst auch noch dazu was? Du musst arbeiten. Was ist die Arbeit? Die Scharia, das, was Allah dir befohlen hat. Wenn du das nicht machst, wenn du nichts machst, sondern nur du hoffst, Hoffnung, dann wirst du ein Murjia, einer der, Allah ist gnädig, wie ich, es wird schon gut gehen, es wird schon, aber du machst nichts. Wo ist das Gebet, wo ist das, wo sind die guten Taten? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die eine, du wünschst dir von Allah subhanahu wa ta'ala, du wünschst, dass er dir verzeiht, du hoffst, dass du ins Paradies kommst, du hoffst, dass du Allah siehst, aber wenn du nichts tust, was ist das für eine Hoffnung? Das ist eine Hoffnung, Ibadah. Aber was? Ohne Taten ist es eine falsche Hoffnung. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber wenn du noch dazu arbeitest, was arbeitest? Das, was Allah dir befehlt. Und wenn du dich fernhältst von dem, was Allah dir verboten hat, zum Beispiel, du hast jetzt zum Beispiel vor dir eine Flasche Wein. Du wirst das nicht trinken. Warum? Aus Liebe zu Allah. Weil du liebst nur das, was Allah liebt. Und du hast das, was Allah hast. Und Wein ist eine von dieser Sachen. Alas, eins hast du. Ein Teil, ein Drittel der Ibadah hast du schon. Ist nicht noch nicht komplett. Wieso trinkst du dieses Wein nicht? Wieso trinkst du dieses Wein nicht? Na, einen Moment. Liebe. Aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast nur ein Drittel erreicht. Zweite Sache. Der zweite Drittel. Du trinkst dieses Alkohol nicht aus Angst vor Allah. Weil Allah droht dir, wenn du es trinkst, wird er dich bestrafen. Du hast zwei Drittel der Ibadah schon erreicht. Und drittes, wieso trinkst du diese zwei nicht? Weil du hoffst, dass Allah subhanahu wa ta'ala, weil du ihm gehorchst, weil du das, was er hast, und weswegen er dir auch droht, dass er dich bestrafen wird, du lässt es. Du hoffst, dass Allah dich dafür belohnen wird. Die Hoffnung, Raja, das dritte, hast du die komplette Ibadah erreicht. Das nennt man eine gute Tat. Wenn du Alkohol verlässt, nur aus Liebe, ist deine Ibadah komplett? Nein, du hast einen Teil dieser Ibadah. Allah will nicht den Teil. Allah will was? Der Prophet sagt, Allah liebt es, wenn sein Diener eine Tat macht, dass er sie richtig macht. Dass er sie richtig macht. Nicht halbert irgendwie. Kannst du Isha zwei Rekka beten? Nein! Isha ist vier Rekka. Kannst du Fajr oder das Morgengebet? Kannst du nur eine Rekka beten? Nein! Allah hat dir zwei befohlen. Geht nicht. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Aywa. Genau das auch. Du trinkst nicht Alkohol aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht aus Liebe. Du liebst Alkohol. Aber du hast Angst. Halas. Und du erhoffst dir auch nichts. Du trinkst es nur aus Angst, nicht alles. Ist das eine Ibadah? Nein, Wallah. Ist nicht komplett. Und drittens, du trinkst Alkohol nicht. Warum? Aus Hoffnung. Du hast keine Angst vor Allah. Du hast auch nicht Angst vor seiner Bestrafung. Auch Liebe hat dich nicht dazu gebracht. Sondern nur Hoffnung. So, Wallah, wenn ich nicht trinke, ich hoffe, es wird. Du denkst wie ein, was? Wie ein Materialist, wie ein Europäer. 1 plus 1 ist 2. Kalt. Herz ist kaputt. Versteht ihr mich, Barakallahu? Kaputt ist das beste. Der beste Ausdruck. Herz kaputt. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das habt ihr verstanden. Die richtige oder die Raja, die Hoffnung, die Ibadah ist die, bei der du noch eine Tat machst. Du machst Taten und du hoffst. Erhoffst du etwas von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du nur hoffst, Hoffnung, Allah wird mir verzeihen, ich komme ins Paradies, aber du machst nichts, dann ist das total, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist nicht in Ordnung. Zweite Art von Hoffnung ist Hoffnung, die Schirk ist. Wenn du diese Art von Hoffnung bei dir hast, oder Wunsch bei dir hast, dann bist du ein Mushrik. Ein Mushrik, ein Götzendiener, einer der andere Götter neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Und das ist, وَهُوَ رَجَاءٌ غَيْرُ اللَّهِ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ إِلَى اللَّهِ. Wenn du dir etwas wünschst, du hoffst dir etwas anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Na? Bei einer Sache, die dir nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kann. Na? Das ist präzise, wie sagt man das? Vielleicht habe ich es nicht präzise in Deutsch übersetzt, aber in Arabisch ist es präzise. Präziser geht es überhaupt nicht. Raja, Hoffnung, die Schirk ist, ist diejenige, die du erhoffst dir etwas von jemandem, du erhoffst dir eine Sache, die dir nur aber Allah geben kann. Zum Beispiel, du hoffst, dass der Arzt deinen Sohn heilen wird. Wo ist Allah? Tabaraka wa ta'ala. Du hast Allah vergessen. Du hast dein Kind gesehen, er ist blutig oder er ist gerade dabei zu sterben und so, und du nimmst ihn, also Rettung, ins Krankenhaus, die stecken diese ganzen Schläuche an. Du denkst überhaupt nicht an Allah. Ja? Du denkst an den Arzt. Ich habe den besten Arzt ausgegeben, ich habe ihn bezahlt, sogar noch mehr, da habe ich noch drauf bezahlt. Ich hoffe, er wird, ich hoffe. Du hoffst, dass der Arzt dir etwas geben kann, was aber nur Allah geben kann. Und das ist was? Die Gesundheit, die Heilung. Ja? Wenn du diese Art von Hoffnung hast, dann ist das Kufr. Schirk. Verstehst du ja nicht, Barakallahu fiku. Ja? Bei anderen Sachen auch. Du sagst, Wallah, ich werde diese Sache lassen. Hoffentlich werden die mich, die Kuffar, in Ruhe lassen. Ja? Hoffentlich werden sie mich nicht töten. Ja? Tod und Leben, ob jemand lebt oder stirbt, das entscheidet nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und sonst niemand. Ja? Ja? Wenn du hoffst, wenn ich meine, wie sagt man das, wenn ich etwas ändere, oder wenn ich etwas mache, oder wenn ich etwas lasse, dann werde ich weiterleben. Ja? Dann ist das Hoffnung, die Schirk ist. Ja? Versteht ihr mich? Du sagst, ich werde, keine Ahnung, nenn es mir irgendein Beispiel. Islam. Etwas Präzises, also allgemein. Heirat, Schule. Okay, bei Schule, Dawa könnte man sagen. Wenn du sagst, wenn ich jetzt mit Dawa aufhöre, ich mache Dawa nicht mehr, dann werde ich weiterleben. Wenn ich Dawa mache, dann werde ich sterben. Oder ich hoffe, die werden mich nicht töten, wenn ich mit Dawa aufhöre. Wie kannst du das hoffen? Das Leben und Sterben entscheidet nur Allah einzig und alleine. Keiner hat nicht einen einzigen Prozent Anteil an dieser Sache. Ha? Also nur ums Toten leben, wenn er sagt, man wird mich in Ruhe lassen. Wann wird, wir haben gesagt, bei einer Sache, die nur Allah entscheidet, dass man dich in Ruhe lässt und so, das kannst du auch von jemand anderem verlangen. Er kommt zu dir und sagt, zum Beispiel, du sagst, wenn ich jetzt beim jeden Parken, falsch parken, oder dort, wo man ein Dings Parkschein braucht. Ich werde diesen Parkschein ausfüllen und dort lassen. Hoffentlich werde ich keine Strafe bekommen. Das ist erlaubt. Warum? Weil das ist eine Menschensache in dem Sinne. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist eine Sache, die der Mensch oder derjenige, von dem du dir etwas erhoffst, er kann dir das geben. Aber wenn du dir von jemandem erhoffst, dass er dir was gibt, was aber nur Allah entscheidet, ob du es bekommst oder nicht, dann ist das Schirk. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wie wenn du sagst, ich werde am 15., keine Ahnung, oder am 12. Rabiul Awal, der Tag von Maulid, da werde ich mit meiner Frau Geschlechtsverkehr haben, hoffentlich bekomme ich einen Sohn. Das ist der pure Schirk. Versteht ihr mich? Du glaubst, dass die Zeit oder der Datum, an dem der Prophet geboren wurde, dass das die Entscheidung trifft, ob du einen Sohn bekommst oder ein Mädchen, das ist der pure Schirk. Du erhoffst dir von der Zeit, du erhoffst dir von den Sternen. Heute stehen die Sterne gut für mich. Hoffentlich wird heute ein guter Tag. Du erhoffst dir von den Sternen, dass heute ein guter Tag für dich wird? Das ist ein purer Muschrik. ها؟ أيوة، دان بست ein Inder. أيوة. أعوذ بالله. أيوة. Ich würde fragen, ist ja haram, wenn ich mir wünsche, dass ich jetzt sterben soll, oder? Zum Beispiel. Was soll ich dir sagen? Das ist eine Gegenfrage wäre dann, was ist, wenn ich mir wünsche, dass ich ein Kind bekomme, irgendwann mal? Das ist erlaubt, das ist von Natur aus. Allah hat den Menschen so erschaffen, dass er Kinder schön findet, dass er Frauen schön findet, dass er Pferde schön findet, dass er ein gutes Schwert, wie sagt man das, Qualitätware, dass er das schön findet. Du siehst das, sagst du, Allah, das ist super, das ist phänomenal. Oder man gibt irgend so ein Klumpert, weißt du, so, sagst du. Plastik. Versteht ihr nicht? Es gibt, also Allah hat den Menschen so erschaffen, dass er, wie sagt man das, ein Gefühl für das Schöne hat. Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sagt, Allah ist schön. Und er liebt das Schöne, der Baraka wa ta'ala. Versteht ihr mich, Baraka rafikum? Aber wenn du sagst, ich wünsche mir, ich sterbe jetzt, das ist ein bisschen, man muss sich da präzise... Okay, das ist dann präzise. Wenn man nur sagt, ich wünsche mir, wie sagt man das, den Tod oder dass ich sterbe, kann dich jemand beschuldigen, dass du nicht ein bisschen, dass du einen Schuss in der Birne hast. Deswegen musst du präzise sagen. Ich habe auch in der Wissenschaft, dass ich darf. Also man darf ja nur sagen... Man darf nicht... Wenn es heil ist, dann darf man, oder? Ich habe schon Hadith gelesen. Ich verstehe dich, deswegen muss man präzise sein. Wenn du sagst, wenn du dir den Tod wünschst, weil du nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala Entscheidung, Qadr, Bestimmung, wenn du damit nicht zufrieden bist, dann ist das natürlich nicht erlaubt. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Wenn du dir aber aus islamischen Gründen den Tod wünschst, zum Beispiel du wünschst dir, du wirst jetzt in dieser Schlacht, wirst du als Schahid sterben, dann ist das natürlich eine positive Sache, ein positiver Wunsch und eine beste Ibadah oder beste Dua, die es gibt. Verstehst du mich, Barakallahu? Du sagst, Wallah, ich hoffe, ich werde in dieser Schlacht werde ich als Schahid getötet. Gibt es etwas Besseres als das? Nein, natürlich nicht. Darüber kann keiner kommen und jetzt irgendwas sagen, ja, das ist besser, dass du gewinnst. Wer sagt das? Natürlich, das ist falsch. Wir wissen ja, den Hadith von Uhud, als Sa'd mit Abdullah ibn Jahsh. Als Abdullah ibn Jahsh ihn auf die Seite gerufen hat, bevor der Kampf begonnen hat, was haben sie gesagt? Abdullah sagt zu ihm, lass uns Dua machen. Du machst Dua und ich werde Amin sagen. Amin, Amin. Dann mach ich Dua und du sagst Amin. Dann hat er Sa'd radiallahu anhu begonnen und hat gesagt, O Allah, ich bitte dich in diesem Kampf, dass ich gegen einen gefährlichen Kämpfer jetzt kämpfe. Dass ich jetzt mit ihm kämpfe und alles von mir gebe, dass ich ihn am Ende besiege und dass ich ihn töte, dass ich gewinne. Dann hat Abdullah ibn Jahsh begonnen Dua zu machen. Er hat gesagt, oh Allah, lass mich jetzt gegen einen gefährlichen Kämpfer kämpfen. Lass aber ihn siegen, dass er siegt. Dass er mir dann am Ende die Ohren und die Nase abschneidet, nachdem er mich getötet hat. Dann, wenn du mich Yomul Qiyamah zum Leben erwächst, dass du mich fragst, wer hat das mit dir getan? Warum ist dir das passiert? Dass ich sagen kann, oh Allah, das ist passiert wegen dir und wegen deinen Propheten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sagt Sa'd, nach dem Kampf habe ich Abdullah gesehen, wie sein Gesicht, wie sagt man das? Massakriert wurde. Und die Dua von Abdullah war besser als meine Dua. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der Prophet selber, wie ihr wisst, sagt, لَوَدِدْتُ أَنْ أَقْسُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلْ. Ich wünsche mir, der größte Wunsch von mir ist, dass ich auf Allahs Wege kämpfe und dass ich getötet werde. Also der Prophet sagt nicht, dass ich gewinne, dass ich eine fette Beute erbeute, dass ich viele, was weiß ich, Sklavinnen habe und so weiter. Nein, dass ich kämpfe, dass ich getötet werde, das ist der größte Wunsch vom Propheten Salome. Und diese Sache ist, man braucht nur ein bisschen nachdenken und dann wird man sofort wissen, warum. Wenn ihr lachen wollt, dann in die letzte Reihe. Alas. Ich sehe da überhaupt nichts Lustiges. Wir sind gesessen, bevor wir gebetet haben. Alas, Habibi. Ihr müsst euch auf den Ders konzentrieren, okay? Barakallahu fik. Die dritte Sache, also Raja oder Hoffnung, die eine natürliche Sache ist. Die ist nicht Ibadah und sie ist auch nicht was? Sie ist auch nicht Schirk. وهو إذا رجوت شيئا من شخص يملكه ويقدر عليه كقولك أرجو أن تحضر. Das ist eine natürliche Sache, wie zum Beispiel, wenn du dir von einer Person etwas erwünscht oder erhoffst, was er machen kann. Zum Beispiel, du sagst, ich hoffe, dass du morgen oder ich hoffe, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass du kommst. Das ist eine natürliche Sache. Oder ich hoffe, du gibst mir, was weiß ich, dies oder das von den Sachen, was er dir geben kann. Ich hoffe, du gibst mir einen Pullover, sag ich mal. Oder ich hoffe, du schenkst mir das. Barakallahu fikum. Das ist Alhamdulillah Rabbil Alamin, ganz klar. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Und derjenige, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, und derjenige, der sich das Treffen mit Allah erhofft, derjenige, der hofft und sich wünscht, dass er Allah eines Tages trifft, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, er soll gute Taten tun, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, und er soll in seiner Ibadah, in seinen gottesdienstlichen Handlungen, niemanden Allah subhanahu wa ta'ala beigesellen. Keinen Partner, keine Gottheit, keinen Präsidenten, keinen Imam, keinen Ustaz, keinen niemand. Kul huwa Allahu ahad. Sag, er, Allah, ist der eine. Er, Allah, ist der eine. Er ist der eine. Der eine, der die Ibadah verdient. Der wegen ihn ich eine Tat mache. Allah ist der eine und wegen ihn, einzig und alleine, mache ich meine guten Taten. Aus Liebe, aus Angst und aus Hoffnung. Das ist die Ibadah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das nächste Kapitel ist Tawakkul. Alle diese Taten des Herzens sind miteinander verbunden. Haben wir vorher, also in den früheren Vorträgen gesagt. Liebe, Angst, Hoffnung. Jetzt kommt Tawakkul. Was ist Tawakkul? Vertrauen? Sich auf Allah verlassen. Sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen. Ob es in der deutschen Sprache ist, sich auf Allah verlassen oder Allah vertrauen, ob es die gleiche Bedeutung hat, weiß ich nicht. Die besser Deutsch sprechen können, es sagen. Hat es die gleiche Vertrauen? Egal. Ich vertraue dir oder ich vertraue auf dich. Tawakkul ist, dass du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Dass du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Das ist Tawakkul. In der arabischen Sprache bedeutet Tawakkul At-Tawfid wal-I'timad. I'timad. Was ist Amud? Anlehnen. Stütze. Amud sind diese Säulen, die man hat. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dass du dich auf etwas verlässt, stützt. Du stützt dich auf etwas. Versteht ihr mich, Barakallahu? Das bedeutet in der arabischen Sprache, Sharan huwa i'timadul qalb ala Allahi wahde. Und im Islam, wenn du sagst, ich verlasse mich auf Allah, das bedeutet, mein Herz verlässt sich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du sagst, ich verlasse mich auf Allah, das bedeutet, mein Herz verlässt sich auf Allah. Dein Herz ist das Wichtigste. Wenn das Herz kaputt ist, sind deine Taten nutzlos. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn das Herz richtig ist, sind die Taten, werden am Ende super sein. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber nur die Tat selber ohne Herz nützt nichts. Versteht ihr mich? Deswegen, wir sind nicht so wie die, wie die Murjia, dass wir sagen, Herz, das ist das Wichtigste, Tat ist, die Murjia sagen ja auch nicht, die Tat ist nicht wichtig. Aber sie sagen, man ist Mu'min nur mit dem Herzen. Die Tat kommt danach irgendwann einmal. Sagen wir, das ist falsch. Wir sagen, die Tat selber ist Iman. Weil wir sehen ja nicht, was in deinem Herzen ist. Wir sehen nur das, was von Äußerliche. Aywa, das Äußerliche. Barakallahu fikum. Naam. Ich wollte eine Frage fragen, beim Hoffnung. Zum Beispiel, wenn man weiß, eine Bruder von uns, sagen wir, ist im Gefängnis. Und wenn ich weiß, wenn ich jetzt mit diesem Mann jetzt noch Kontakt habe, das könnte ein Problem bei mir sein. Aywa. Und ist es eine falsche Hoffnung oder nicht? Also wenn ich weiß, zum Beispiel, wenn ich dem Jahiden helfe, aywa. Und das wird mit mir was passieren. Und dann ich werde in einem bestimmten Zeitraum verlasse ich das. Verstehe. Verstehe. Ja. Hier zählt unter anderem, wir werden das hier bei Tawakkul erwähnen. Bei Tawakkul sich auf Allah verlassen, weil wir reden jetzt über die Asbab, der Sebab. Ja. Wie übersetzt man Sebab? Grund. Ja. Oder die Auslösung, der Auslöser. Sebab kann man auch... Ursache, barakallahu fik. Auslöser, Ursache oder Grund. Alles kann man benutzen, barakallahu fikum. Ursache, Auslöser oder Grund. Warum? Deswegen. Wenn das passiert, passiert das. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Sebab. Sebab hat mit all diesen Sachen etwas zu tun. Wenn wir zu Sebab kommen, inshallah ta'ala, werden wir das erwähnen. Was ist Sebab? Was sind die Beweise, dass etwas Sebab ist? Die Scharia, Koran und Sunna an erster Stelle und an zweiter Stelle Tajruba, die Erfahrung. Wenn du die Erfahrung gemacht hast, zum Beispiel Feuer. Du hast Feuer zum ersten Mal in deinem Leben gesehen. Du hast keine Erfahrung mit dem Feuer, du bist ja noch klein. Aber wenn du es einmal berührst, wirst du eine schmerzhafte Erfahrung haben. Oh! Das bedeutet, du hast Angst vor diesem Feuer und du hältst dich von diesem Feuer fern und du passt ganz genau, wie du mit Feuer umgehst, weil aus der Erfahrung weißt du, dass Feuer ein Problem machen kann. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Das gleiche auch mit diesen Sachen. Du sagst, Allah, die Erfahrung hat mir gezeigt, dass diese Sachen, deswegen, du bist ja Allah, einen Verstand gegeben. Verstehst du mich? Wenn du etwas machst, entweder du machst es wegen der Scharia, Oder wegen dieser Tajruba, wegen dieser Erfahrung, die du mit etwas gemacht hast. Verstehst du mich, barakallahu fik? Okay. Ja? Also, zum Beispiel, jemand kommt und sagt, ich steche mir mit dem Messer jetzt ins Herz oder ich schieße mir in den Kopf und ich hoffe, ich werde nicht sterben. Ich hoffe, ich verlasse mich auf Allah, ich werde nicht sterben. Nein, weil hier hat uns die Erfahrung gezeigt, dass wenn du mit Gewehr in den Kopf schießt, hast du dann oben so ein Loch. Weißt du? Das ist ein falsches, sich auf Allah verlassen oder eine falsche Hoffnung. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Oder mit dem Kamel. Oder wenn ich sage zum Beispiel, mein Vater bekommt Schwierigkeiten, wenn ich weiter Islam lerne, dann so ist das auch dann. Nein, da ist jetzt Sebab die Scharia. Wenn ich mich dann zurückhalte von dem. Nein. Eine Zeit lang oder. Nein, dann da ist Sebab Scharia. Wir haben gesagt zwei Sebab. Entweder die Scharia, Koran und Sunna, oder die Erfahrung. Diese zwei Sachen. Etwas Drittes, Viertes. Also ist das nicht schlecht. Was? Wenn ich mich ein bisschen zurückhalte, damit mein Vater keine Schwierigkeiten hat. Okay, vor was sollst du dich? Du musst das auch präzise erwähnen. Nicht wie vorhin. Wenn du jetzt sagst, dass ich mich zurückhalte, ich erinnere mich sofort an deine erste Antwort, wo du gesagt hast, Islam, dann ist es eine gefährliche Sache. Wie kannst du dich bei Islam zurückhalten? Nein, ich meine nicht das. Zum Beispiel, ich schau. Bei manchen weltlichen Sachen, ja, dass man weise vorgeht und so weiter, natürlich ist das klug, das ist Alhamdulillah. Ja, ich sage zum Beispiel, Dawa ist wajib. Du kannst dich bei manchen Sachen in der Dawa zurückhalten. Zum Beispiel die öffentliche Dawa, weil der Prophet hat auch in Mekka nicht öffentlich die Leute zum Islam gerufen, sondern er hat sie einzeln gerufen, sie haben sich einzeln gesammelt, dann haben sie versteckt vor den Muschrikien. Koran gelesen hat, das zum Beispiel ist erlaubt. Aber dass du die Religion total verlässt und sagst, oh, das wird passieren oder wegen dem, das natürlich nicht. Zum Beispiel, ich schaue zum Beispiel Videos über Mujahideen oder so und wenn ich mich daran zurückhalte. Das ist kein Problem. Wallahi, ich sag dir, derjenige, der Koran und Sunna liest, derjenige, der die Religion verstanden hat, er braucht kein einziges Video. Keine einzige Naschid, er braucht gar nichts, weil sein Herz selber wird zu einem Video. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Deswegen haben wir gesehen, wie viele Leute haben ständig Videos geguckt, im Internet gesucht, mashallah, tabarakallah, aber er hat die Akida vernachlässigt. Was wurde aus ihm? Er hat denn die Religion verlassen. Wo ist dieser große McDonald's Mujahid von gestern? Wo ist er? Oh, Pepsi Mujahideen, wo sind die? Er hat die Akida nicht gelernt, deswegen hat er den Weg auch nicht geschafft. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Also ist das kein Problem, ja, was ich meine. Nehmen wir zum Beispiel die Mujahideen, die zum Beispiel in Bosnien waren, oder die Araber, die in Tschetschenien waren, oder die. Glaubt ihr wirklich, diese Leute haben irgendwelche Videos angeguckt? Ja? Die haben die Videos gedreht. Ja? Sie haben nicht Videos angeschaut. Sie haben nur das Buch Allahs angeschaut. Ja? Die Sunna des Propheten, Sassalame. Ja? Und die Akida von Ehli Sunna wal Jama'a. Und nur das ist das, was wir heute brauchen. Sonst gar nichts. Diese Videos sind eine, wie sagt man das, eine Weiterbildung. Nein. Wie nennt man das? Ein Propagandamaterial, ja, um die Herzen der Kuffar schneller, wie sagt man das, schlagen zu lassen. Weil sie verstehen nicht Koran und Sunna. Ja? Sie wollen nicht Koran und Sunna. Okay, dann geben wir ihnen etwas, was sie verstehen. Und dann sehen sie Katastrophe. Angst, wallah. Die Amerikaner zum Beispiel, sie bezeugen und sagen, was es die Medien angeht, ja? Oder das Videopropaganda, da haben uns die Mujahideen geschlagen. Sie haben uns da geschlagen. Was können die Amerikaner von Videos zeigen? Was? Die Amerikaner können kein einziges positives Video zeigen, dass die Leute sagen, Wallah, wir sind, das ist wirklich eine interessante Sache. Entweder sie erschießen Zivilisten, sie foltern die Menschen, unbewaffnete Leute, oder sie weinen wie Mädchen. Eins von beiden, und das ist gar nichts. Aber die Mujahideen haben sehr viel zu zeigen. Die sind, wenn man sie vergleicht, das Materielle, ihre Bewaffnung, ihre Ausrüstung, wenn man die der Mujahideen vergleicht mit denen der Amerikaner, die ist nicht vergleichbar, die kann man nicht vergleichen. Die Amerikaner sind viel, viel stärker und besser ausgerüstet, die haben viel mehr. Aber trotzdem, mit diesen kleinen Möglichkeiten, die Mujahideen haben, haben sie es geschafft, den Kuffar die Hölle, subhanallah, heiß zu machen. In Afghanistan oder im Irak oder sonst irgendwo. Nein, das ist wirklich eine interessante Sache. Wenn ein Kafir, einer, der nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wenn er kommt und sagt, Wallahi, das ist interessant, wie konnten diese sogenannten Islamisten, wie konnten sie die Amerikaner in einen Krieg, der jetzt über 10 Jahre dauert, wie waren die Amerikaner so blöd, sich in so einen Krieg reinziehen zu lassen, indem sie 30 Milliarden oder noch mehr ausgegeben haben und sie haben trotzdem diese Islamisten nicht besiegt. Das ist wirklich eine Tragödie ist das, Wallah. Ein Trillion Dollar, das ist traurig, Wallah. Und wenn du das den Leuten erwähnst und sagst, schaut euch da, das sind Leute, Achi, ihr geht mit Schlapf in die Schlapp. Habt ihr das gesehen? Wallah, ich hab gesehen, im Jahr 2001 war das, als die Amerikaner Afghanistan angegriffen haben. Ja? Die Taliban, Sie steigen auf solche, wie sagt man das, Ladefläche hinten auf Lastwagen. Gewehr. Er hat auf seinen Füßen hat er Schlapfen. Gummischlapfen, die wir im Sommer, Gummischlapfen. Alle mit Schlapfen gehen in die Schlacht, in den Kampf. Subhanallah. Und der Amerikaner hat solche Schuhe. Wallah, Schuhe. Ja? Wie diese 3 Wettertaft. Ja? Schnee, Regen, Hitze, nichts kann ihm antun. Ja? Subhanallah. Solche Schuhe haben sie. Kleidung. Sehr heiß, wenn es kalt draußen ist. Ja? Wenn es heiß ist, ist es atmungsaktiv. Bla bla bla. Und was weiß ich noch. Sie haben Dings, Nachtsichtgeräte. Er sieht in der Nacht, wie eine Maus irgendwo in der Wüste kriecht. Verstehst du mich? Sie haben die, was weiß ich, diese ganzen Bomber und Flieger und so weiter und so weiter. Und trotzdem haben sie den Krieg verloren. Wallahi, die Leute können erzählen, so viel sie wollen. Ja? Die kämpfen gegen Islam. Die kämpfen gegen Koran und Sunna. Und sie werden diesen Krieg, wallahi, verlieren. Weil Allah subhanahu wa ta'ala verspricht das. Und wer nicht daran glaubt, ist ein Kafir. Ohne Wenn und Aber. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله. Die Ungläubigen geben ihr Vermögen aus, um von Allahs Weg die Leute abzuhalten, um die Menschheit vom Allahs Weg abzuhalten, vom Islam abzuhalten. فَسَيُنْفِكُونَهَا, sie werden ihr Vermögen ausgeben. فَسَيُنْفِكُونَهَا, Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, sie werden ihr Geld ausgeben. Ja? ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَ, sie werden trauern nach diesem Geld. Sie werden trauern. Wir haben alles verloren. Alles ist weg. Die ganzen Reserven, die ganzen Kredite, das Ganze, was wir, alles ist weg. Ja? ثُمَّ يُغْلَبُونَ, und am Ende werden sie besiegt werden. Verspricht Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ, und die Ungläubigen werden im Jahannam wieder zum Leben erweckt. Dort werden sie alle versammelt in Jahannam. Allahu Akbar. Und wenn du nur diese Ayah hörst, gibt es dort irgendwo Platz, bleibt irgendwo Platz in deinem Herzen, dass du zweifelst an Sieg der Muslime? Ja? Sehen sie nicht eher ab jetzt? Wann? Ja. Na, sie sind hat sie das gebracht? Im Irak schon. Im Irak schon, das ist nur angeblich so. Die werden auch noch weiter ihre Soldaten dort unterstützen. Sie haben ja Armee in Irak und das sind die Rafida, die Schia. Es gibt keinen Unterschied für uns Muslime zwischen Amerikanern und Rafida. Außer in einem Fall. In einem islamischen Staat können die Schia, die Rafida nicht leben. Aber die Christen schon. Versteht ihr mich? Juden und Christen, derjenige, der kommt und sagt, ich bin Jude oder ich bin Christ, er darf im islamischen Staat leben. Er lebt, macht keine Probleme, er wird in Ruhe gelassen. Ganz im Gegenteil, er bekommt Schutz von den Muslimen. Zahlt Steuern, aber nicht 20% wie wir. sondern etwas ganz, ganz wenig, subhanallah. Er darf zu Hause, bei ihm zu Hause darf er machen, was er will. Ohne dass er Fitna ist, oder? Nein, keine Fitna. Er darf zu Hause bei sich machen, was er will. Ja? Aber draußen nicht. Ja. Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Ja? Er darf zu Hause trinken. Keiner wird bei ihm ins Haus reinplatzen. Was machst du da? Nein. Er darf zu Hause Weihnachten feiern, Ostern, Eier färben. Kann er machen, was er möchte. Ja? Aber er darf nicht rausgehen und Alkohol verkaufen oder öffentlich Alkohol produzieren. Dafür kann er draufgehen. Versteht ihr mich, Barakallahu? Er wird in Ruhe gelassen. Das ist... Ja? Aber die Schia, die Rafida, sie können nicht in einem islamischen Staat leben. Jeder, der sagt, Aisha, radiallahu anha, hat dies und das gemacht, er kann nicht im islamischen Staat leben. Jeder, der sagt, Abu Bakr ist Kafir, er kann nicht im islamischen Staat leben. Ja, versteht ihr mich? Ja? Was sind Rafida? Rafida. Rafida, Rawafid sind die Schia, die Schiiten, die Iraner. Versteht ihr mich? Die sich mit Schwert schlagen auf den Kopf. Wir reden von den Isna Ascharia, die 12 Imamia, die zwölf fehlerfreie Imame haben. Von denen reden wir. Es gibt andere schiitische Sekten, die erklärt Ahl Sunnah wal Jama'ah nicht zu Kuffar, aber dass sie auf dem Irreweg sind, gibt es keine Meinungsverschiedenheit bei Ahl Sunnah wal Jama'ah. Tawakkul. Aywa? Die Schia sind Kuffar, hundertprozentig. Jeder, der andere Götter anbetet, neben Allah, ist ein Kafir. Ja? Und die Schia beten andere Götter an. Wir Muslime, Hussein, wir Muslime sagen, ja Allah, und die Schia sagen, ja Hussein. Ja Ali. Ja Ali, und so weiter, und so weiter. Ich habe gehört, die haben gesagt, wenn der Husseins Grab etwas beschädigt wird, dann stirbt Allah. Auf jeden Fall... Deine Frage hat dein Freund beantwortet. Verstehst du? Das, was er gerade gesagt hat, antwortet deine Frage. Sagen wir zu den Kuffar oder nicht? Wer der so sagt. Allahu Akbar. Aber das ist nur eines, das ist eine Sache, eine Kleinigkeit. Zum Beispiel, die sagen, dieser Koran, den wir haben, das ist ein Drittel des Korans. Der wahre Koran. Der Koran von Fatima, den sie versteckt hat, ihr Vater hat ihn ja überreicht. Der wahre Koran ist versteckt bei denen, wir haben ihn nicht. Ja? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Was es die Schia angeht und die schiitische Akida, das sind Juden in Wirklichkeit. Wallah, das sind Juden. Die Schia sind Juden. Und die Murjia sind Majus. Sagen Ulema, Ahli Sunnah wal Jama'ah, Al-Murjia, hum Majus al-Umma. Murjia sind Majus unserer Umma. Ibn al-Qayyim, Rahimahullah, und andere. Medjus sind Feueranbeter. Wir machen nicht Takfir. Wir machen nicht Takfir. Außer über die Murja Jahmiya, die extreme Strömung der. Alles, wir wollten über Tawakkul reden, aber so wie es aussieht, ist uns die Zeit. Alles, inshallah, wir machen nächstes Mal Tawakkul und Dua. Und dann machen wir Ruqa. Ruqa ist die Einzahl von Ruqya. Ruqya ist Mehrzahl. Ja? Ruqya, Heilung, wenn man jemanden heilt mit was? Quran. Mit Koran, barakallahu fikum, mit Reden, mit Sprüchen. Ja? Dass du jemanden mit bestimmten Sprüchen und Wörtern heilst und auf ihn pustest und so weiter und so weiter. Ja? Oder dass du auf Wasser irgendwelche Wörter rezitierst und ihn dann dieses Wasser trinken lässt oder sich damit, dass er sich damit das Gesicht wäscht oder den Körper und so weiter und so weiter. Es gibt eine, die es erlaubt und es gibt die andere, die ist verboten, die ist Schirk. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Das ist auch Schirk, wenn ich sage, diese Medikamente werden mich heilen oder dieser Arzt heilt mich. Wenn du sagst, dieser Arzt heilt mich, ja, dann ist das Schirk in der Aussage. Ja? Wenn du es nur so gesagt hast, nur wörtlich, ja, ohne Herz, dann sind das Wörter der Mushrikin. Ja? Die Muslime werden dich warnen und sagen, diese Wörter, die du gesagt hast, Wallahi, das ist Schirk, darfst du nicht sagen. Ja? Aber wenn du das mit deinem Herzen meinst, dieser Arzt heilt mich, ja, dann bist du aus dem Islam raus. Das gleiche gilt auch für die Medikamente. Bismillah, aywa. Aywa. Wenn du sagst, diese Medikamente werden mich inshallah ta'ala mit Allahs Erlaubnis heilen, ich werde geheilt, wenn ich das und das trinke, inshallah ta'ala, so Allah es will. Wenn Allah möchte, werde ich jetzt mit Aspirin, inshallah ta'ala, Kopfschmerzen werden weggehen, inshallah ta'ala, dann ist das erlaubt. Wenn du sagst, Aspirin gibt die Kopfschmerzen weg, dann ist das eine Aussage der Mushrikin. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ihr habt gehört, dass im Koran steht, die ist Schirk. Und wir werden darüber sprechen, die ist auch kein Koran. Ja? Die ist kein Koran. Muska, Tamima. Tamaim heißt das. Tamima oder Tamaim auf Arabisch? Muska nennen sie die Türken. Was mir gerade eingefallen ist, wollte ich mal wieder fragen, habe ich vergessen. Und ist Gelatin und das Ganze? Ist verboten, Gelatin ist haram. Außer wenn es von. Auch haram. Kapseln, wenn auf den Kapseln hinten steht Gelatin, ja. Dann ist das der allgemeine Gelatin, 99%. Denn also für die Herstellung wird was benutzt? Schweine, also Schweinehaut und Schweineknochen. Auf jeden Fall, ja, dies ist zweifellos haram. Wenn das aber eine andere Gelatin ist, dann schreiben sie es jedes Mal. Entweder sie schreiben im Klammer Fischgelatin oder pflanzliche Gelatin oder was auch immer sie schreiben, dann ist das erlaubt. Wenn aber auf den Medikamenten steht nur Gelatin, dann halt die Finger davon. Barakallahu fik. Oder schau, was du machen kannst, dass du die Kapsel aufmachst zum Beispiel und so. Das geht auch. Ja, weil das, also der Stoff, ja, der sich positiv auf deine Krankheit auswirkt, ist das, was drin ist, in der Kapsel, nicht die Kapsel selber. Die Kapsel liegt nur da, dass sie problemlos in den Magen kommt. Ja? Und dann löst sich es im Magen auf und dann nimmt sich der Körper aus dem Stoff raus, was er braucht für, ja. Ich kann mich erinnern einmal, was war da, Allahu Akbar? Aywa, das war wegen der Staatsbürgerschaft. Aywa. Ja? Und jemand hat gesagt, oh Allah, die Staatsbürgerschaft, ich habe Staatsbürgerschaft, mir können sie nicht, oder meine Frau hat Staatsbürgerschaft, mir können sie nichts machen. Ja? Das ist eine Aussage, in der Schirk ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Sie können mir nichts machen, weil meine Frau, oder weil, sie können mir nichts machen, ich habe österreichische Staatsbürgerschaft. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist eine. Er meint es nicht so. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Aber das ist eine Aussage, die ein Muslim nicht sagt. Er sagt, Bismillah, oder Inshallah. Versteht ihr mich? Aber dass er nur sagt, die österreichische Staatsbürgerschaft ist mein Schutz vor den Problemen hier und so weiter und so weiter. Das sagt nur ein Jahil. Wallahi, nur ein Jahil sagt so etwas. Das heißt, Bismillah, Inshallah. Inshallah heißt, wenn Allah es möchte, wenn Allah es will, und bi'iznillah mit Allahs Erlaubnis. Aywa. Tamaim, darüber werden wir sprechen. Tamaim, oder diese, wie sagt man, Muska auf Türkisch, ha? Muska, aywa. Aywa. Aber ich habe gehört, wenn man direkt nicht kommt von dem Gehalt, sondern man sagt, die Tura kriegen uns diesen Lauf der Erde, der sich durch diesen Gehalt, es ist kein Kufr. Es ist kein Schirk, aber es ist Haram trotzdem. Haram. Es ist, weil der Prophet hat hier keine Unterschiede zwischen dieser Tamaim gemacht. Er hat für alle Tamaim gesagt, wenn Allah Tamimatan wukila ilayha, wer eine Muska aufhängt, eine Tamima aufhängt, ihr wird er überlassen. Ja? Wieso trägst du sie? Wo ist Allah, der alles sieht und alles hört? Ja? Immer, 24 Stunden lang. Allah liebt es, dass du ihn rufst und dass du ihm deine Probleme erzählst. Tabarik wa ta'ala. Das ist die Ibadah, die Dua, dass du Gebete, das Rufen von Allah, dass du ihn rufst. Das ist Dua. Verstehst du mich? Und du hast deine Tamima aufgehängt. Warum? Ja? Kennst du deinen Herrn nicht, Tabarik wa ta'ala? Dass er das sieht, also das Versteckteste in deinem Herzen, in deiner Seele, weiß Allah, Tabarik wa ta'ala. Ja? Kinder machen es ja meistens. Ne? Kinder machen sie. Kinder, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kinder hängen es meistens. Ja, weil sie nicht die Sunna kennen. Der Prophet nimmt Hassan und Hussein und sagt, U'idhukuma bi kalimati lahi tamma min kulli shaitani wa hamma wa kulli ainin lamma. Das ist für die Kinder. Du willst deine Kinder beschützen? Ja? Du willst, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Kinder beschützt vor dem Teufel und so? Ja? Dann liest du diese Dua. Und nicht irgendwas aufhängen. Und du zahlst noch ein paar Hunderter dafür. Und du weißt gar nicht, was drinnen geschrieben wurde. Ob er Koran geschrieben hat oder irgendwelche Shaitan-Verse. Dieser Shaitan-Hodja. Es gibt Shaitan-Hodjas. Sicher gibt es Shaitan-Hodjas. Oh, die meisten Hodjas, die ich kenne, sind Shaitan-Hodjas. Wallahi ladim. Du darfst das nicht aufmachen. Du darfst das nicht aufmachen. Warum? Du darfst es nicht aufmachen, damit du nicht drauf kommst, dass er dich richtig aufs Kreuz gelegt hat. Ich habe selber einmal so eine Tamima aufgemacht. Bismillah, du machst sie auf, Bismillah, machst es auf, weil der Shaitan, der Hodja, wenn er sie zumacht, er pustet immer und rezitiert irgendwelche Verse, die ihm der verfluchte Teufel gesagt hat. Und macht sie zu. Wegen diesen Pusten von Hodja hat Allah subhanahu wa ta'ala uns was offenbart. وَمِنْ شَرِّ نَفَّاثَاتِ فِي الْأُقَدِ. Und bewahre uns vor dem Übel der Nefathat, sind die in Knoten pustenden Frauen. Frauen, sie machen Knoten und rezitieren irgendwelche Verse von Shaitan, habt ihr wahrscheinlich in Horrorfilmen gesehen. Und dann machen sie einen Sihr. Verstehst du, ich war Barakallahu fikum. Und du machst es auf die gleiche Art wieder auf, und indem du sagst Bismillah und machst es auf. Wir machen auf? Unten irgendwelche Sterne, irgendwelche Zeichen. Striche. Kein einziger arabisches Wort. Nichts. Ja? In einer anderen, vor ein paar, einige Brüder haben mir das gebracht. Ja? Als wir eine dieser Muskeln, dieser Tamaim zerstört haben. Wie machen sie auf? Wisst ihr, was der Hodja gemacht hat? Er hat 100-mal Bismillah geschrieben und hat es einfach Kopiergerät kopiert. Zuck. Ja? Du kommst. Zahlst ihn 100 Euro, du gibst es rein in Leder, näht es zu, Bismillah, gibst du drauf. Fertig. Das ist Betrüger. Allah, richtige Betrüger, diese Shaitan-Hodjas. La hawla wa la quwwata illa billah. Diese Shaitan-Hodjas, wisst ihr was? Sie wollen nicht, dass wir die Religion lernen. Sie wollen, dass wir immer an ihnen hängen. Egal, was du machst auf dieser Welt, ohne Hodja geht nicht. Du willst heiraten, komm Hodja. Du willst. Du bekommst Kind, komm Hodja. Du willst tun nicht machen, Hodja ist da. Du willst immer Hodja. Jemand stirbt, sofort kommt der Hodja. Immer der Hodja. Was? Allahu Akbar, wo ist Allah? Anstatt dass der Hodja dich nimmt und dir die Religion beibringt, er bringt dir Koran und Sunna und Aqida bei und sagt, Halas, du kannst jetzt gehen. Die Muslime warten auf dich. Ja? Und dann gehst du. Ja? Und hilfst der islamischen Umma. Aber nein. Der Hodja sammelt euch und sagt, nein, nirgends gehen. Ihr braucht keine Schulen, ihr braucht nicht das. Schulen, eventuell die Schule, die er gemacht hat. Damit er Unterstützer hat. Aber geht's ja nicht dorthin. Ja nicht Tschetschenien, ja nicht Palästina, ja nicht Ja? Nicht, ich bleib's da, weil je mehr die Leute weggehen, desto weniger bekommt er Geld. Alles dreht sich um Geld, la haula wa la quwwata illa billah. Jetzt haben sie nicht einmal, sie halten nicht einmal von wie sagt man das, die Politik lassen sie nicht einmal in Ruhe. Jetzt, wie viele Hojas gibt es bei uns, die sind in Politik reingegangen. Oh, Parlament, Hoja geht in Parlament. Überall, wo es viel Knete gibt, wirst du einen Hoja finden, glaub mir. Der Chef neben uns, er hat gesagt, dass Schia unsere Brüder sind. Das stimmt, seine sind es schon, aber nicht unsere. Das verstehe ich auch nicht. Das ist auch so ein Teufel-Hoja, weil er hat gesagt, Piercing ist erlaubt in Islam. Was ist? Piercing in der Nase. Piercing in der Nase. In der Nase. In der Nase. Piercing in der Nase ist erlaubt für die Frauen, die Nikab tragen. Ja? Weil eine Frau muss die Sina Schmuck verstecken. Ohrringe. Ja? Darf eine Frau tragen oder nicht? Ja, aber darf die Frau dieses Dings zeigen? Nein, natürlich nicht. Ja? Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, einmal bin ich geflogen aus Istanbul nach Wien im Flugzeug. Und neben mir ist ein Haji gesessen mit seiner Frau. Wisst ihr, was die Frau gemacht hat? Die Frau, eine alte Frau, eine alte Muslime, ja, hat auf ihrem Arm goldene Armreifen gehabt. Was hat sie gemacht? Sie hat sie alle absichtlich bedeckt mit irgendeinem so einem Ärmel. Hat sie drüber gezogen, damit man sie nicht sieht. Ja? Ein Ring darf sie auch nicht zeigen, weil Allah verbietet einer Frau, dass sie ihre Sina, ja, ihre Schmuckstücke zeigt. Welche Schmuckstücke? Zwei Arten. Die Schmuckstücke von Natur aus sind, wie ihre Haare oder ihre Brust oder ihre Haut. Und die Schmuckstücke, die sie sich selbst zulegt. Wie Ringe zum Beispiel und so weiter und so weiter. Deswegen sehen wir viele Frauen, muslimische tragen Handschuhe. Zum Beispiel. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, auch dieses Nasenpiercing, wer Hajj war, wer Hajj gemacht hat, werden wir sehen, Musliminnen aus Pakistan, aus Indien, aus Afrika, sehr, sehr viele tragen so etwas. Aber wie gesagt, wenn sie so etwas tragen soll, dann mit zwei Voraussetzungen. Dass es nicht, dass es nicht schadet, dass es nicht schadet und dass man es nicht sieht. Das gleiche gilt auch für Ohrring. Das gleiche gilt auch für Ring. Wenn zum Beispiel eine Frau einen Ring auf ihren Finger gibt, ihre Haut ist so empfindlich, dass sich sofort die Stelle, wie sagt man das, entzündet und vereitert und es besteht Gefahr, dass sie nicht irgendeine gefährliche Krankheit bekommt, dann darf diese Frau nicht was? Einen Ring tragen, obwohl wir wissen, dass Ring erlaubt ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen Sachen in Fiqh. Allahu alam, wir können durch viele Sachen können wir diskutieren. Aber Sachen in Aqida, wenn jemand sagt, Shia, die Rafida, Ayatollah Khomeini und Nasrallah und diese ganzen Shayatin oder Muqtada Sadr und so weiter, das sind meine Brüder. Wenn er das sagt, dann sagen wir, du hast recht. Die sind deine Brüder. Aber wir sind nicht deine Brüder, sondern das Gegenteil. Was ist, wenn er das sagt? Seid ihr? Na? Ist ja auch. Was ist mit dir, wenn du sagst, Juden sind meine Brüder? Halas, das ist ja das, Barakallahu fik. Du hast hier die Antwort, die Frage selbst beantwortet. Das ist jetzt Philosophie. Weißt du, die Leute. Die Leute. Wir verleugnen das auch nicht. Das ist ja logisch. Die ganze Menschheit stammt von Adam ab. Aber darüber ist ja keine Diskussion in der Menschheit. Die Menschheit diskutiert nicht darüber. Außer die sagen, wir sind vom Affen ab. Also wir stammen von Affen, die Atheisten. Darüber reden wir nicht. Sondern wir reden über die Leute, die sich Gott zuschreiben. Die sagen, Gott hat uns ein Buch geschickt. Das ist das Problem. Versteht ihr mich? Die Problematik oder der Streit oder die Kriege zwischen den Propheten und ihrer Völker waren nur wegen Tauhid, nur wegen Ibadah. Versteht ihr mich? Nur deswegen. Deswegen, wenn du sagst, Juden und Christen sind uns unsere Brüder, weil Adam ist der Vater der ganzen Menschheit. Wieso erwähnst du das? Das verleugnet ja keiner. Ja? Versteht ihr mich? Erwähne eine andere Sache. Wenn du das sagst, ja, wir sind Brüder, weil wir alle von einem Vater abstammen in dem Sinne. Wenn du das sagst, dann musst du auch gleich danach eine andere Sache erwähnen. Aber nur die Mu'minin sind Brüder. Ja? Die Kuffar sind nicht die Brüder von Mu'minin. Weil Allah sagt, innamal mu'minuna ikhwa. Ja? Die Mu'minin, die Gläubigen sind Brüder. Die Kuffar sind nicht die Brüder von Mu'minin. Ja? Wenn jemand sagt, Juden und Christen sind unsere Brüder, dann bedeutet das, Juden und Christen sind für ihn Mu'minin und keine Kuffar. Und wer das sagt, ist ein Kafir, bi ijma'il muslimin. Und das, genau das sagen sie. Fragt diese Leute, sind die Christen Kuffar? Sie sagen, nein, die sind keine Kuffar. Wallah, das sagen sie. Das ist Kuffar. Wallah, ich zweifle los. Und wir kämpfen gegen diesen Kuffar. Das ist unsere Aufgabe, dass wir gegen diesen Kuffar kämpfen. Und das war die Aufgabe des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fi. أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باع أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاع أتشري الموت يا هذا أتشريه